Ich liebe es, meinen Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern, Klientinnen und Klienten das Thema Reichtum innen und außen nahezubringen. Es hat sehr viel mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Auf Bildern von mir aus meiner frühesten Kindheit sehe ich einen kleinen Jungen, der ohne das bewusst in Worte fassen zu können, einfach wusste, dass das Leben ihn liebt und dass er liebenswert ist. Und zwar ohne etwas dafür tun zu müssen. Ich war gut, genau wie du. Ich habe vertraut, genau wie du. Ich war mit der Fülle in mir verbunden. Sie leuchtete damals aus meinen Augen. Und dann ist es passiert. Den meisten von uns. Manchen ganz schnell und drastisch und anderen fast unmerklich im Laufe der Zeit. Wir wurden erzogen und trainiert. Wir mussten lernen, dass das Leben kein Ponyhof ist. Wir haben gelernt, was es bedeutet, die Erwartungen anderer zu erfüllen oder zu enttäuschen. Uns wurde beigebracht, was ein Fehler ist, nämlich eine Handlung außerhalb der erwarteten Norm. Und wenn uns ein Fehler passierte, wurde den meisten von uns mit Gesten und Worten vermittelt, dass wir falsch sind. Wer sagte uns schon, dass Fehler Chancen sind, Fehlendes zu entdecken? Wir lernten, wie sich Schuld anfühlt. Wenn wir nicht taten, was die anderen, die so wichtig für uns waren, von uns wollten, dann wurde uns kommuniziert, dass wir nicht gut sind. Und meist wurde uns dann die Liebe entzogen. Wir haben gelernt, Dinge zu tun, um die Liebe wiederzugewinnen. Wir haben gelernt, uns für unser So-Sein zu schämen und uns selbst nicht mehr gut genug zu fühlen. Und wir haben instinktiv die obere Grenze an Freude gespürt, die von unserer Umgebung, unseren Eltern, der Schule gerade noch so toleriert wurde. Und wir wollten so sehr dazugehören. Also haben wir uns angepasst. Wir haben unseren kreativen Freigeist so weit gedrosselt, bis wir selbst anfingen zu glauben, was die anderen uns über das Leben erzählten. Was möglich ist und was nicht. Was uns zusteht und was nicht. Schnell oder langsam haben wir tief verinnerlicht, dass mit uns etwas nicht stimmt. Dass uns etwas fehlt. Dass wir etwas tun müssen, um wieder vollständig zu sein. Und so wurde unser Mangelbewusstsein geboren. Wir haben Strategien entwickelt, um es zu kompensieren. Lieb sein, rebellieren, essen, hungern, uns verstecken, uns aufdrängen, uns verbiegen. Wenn du zu diesem Hörbuch gefunden hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass auch du irgendwann im Laufe deines Lebens vergessen hast, wie wertvoll du wirklich bist. Zynisch betrachtet verwandelt dich erst dieser Verlust zu einem gut funktionierenden Element unserer Leistungsgesellschaft. Jemand, der nicht weiß, wer er ist und ob er einfach so liebenswert ist, der spielt mit. Er tut viel, um belohnt zu werden. Er konsumiert fleißig, um den inneren Hunger zu stillen. Menschlich betrachtet ist es eine Tragödie. Wie viele Menschen schuften und funktionieren bis zum Ende ihres Lebens, ohne sich selbst je wieder in der Unschuld der ersten 2 Jahre zu begegnen. Ich liebe die bewusste Auseinandersetzung mit Reichtum, Erfolg und auch Geld deshalb, weil sie uns unweigerlich mit sehr existenziellen Fragen konfrontiert. Zum Beispiel, wie viel bin ich als Mensch wert? Wie viel ist meine Existenz wert? Bin ich gut? Bin ich richtig? Habe ich das Recht, mich frei zu entfalten? Und was wird dann passieren? Ist das Leben vertrauenswürdig? Wird es mich tragen? Gestatte ich mir, die vorgegebenen Trampelpfade zu verlassen, um wirklich meinen Weg zu gehen? Und wird dieser Weg mich ernähren? Wenn du mich fragst, ist es relativ egal, wann genau wir unser Urvertrauen in das Leben verloren haben. Ich finde die Frage viel spannender, ob und wie wir wieder dahin zurückkehren können. Definitiv nicht, indem du dich mit dem begnügst, was dir als Realität beigebracht worden ist, sondern indem du deiner Sehnsucht folgst, zum Beispiel nach einem reichen und erfüllten Leben. Na klar, du wirst dir wunde Knie holen, du wirst Fehler machen, du wirst allein im Regen stehen. Na und? Du wirst manche Ziele erreichen, andere nicht. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, was du auf dem Weg zu deinen Träumen über dich erfahren wirst. Ich bin in einem atheistischen, sozialistisch orientierten System groß geworden. Ich habe früh gelernt, dass Kapital schlecht ist. Geld war vorhanden, doch man hat nicht darüber gesprochen. Meine Eltern haben es verpasst, mir beizubringen, wie man dieses Medium sinnvoll einsetzt. Ich erinnere mich, einmal verliebte ich mich als 10-Jähriger in eine Armbrust in einem Spielzeugladen, der auf dem Weg zu meiner Schule lag. Mein Geburtstag war leider gerade vorbei, also konnte ich sie mir nicht wünschen. Tagelang grübelte ich darüber nach, wie ich mir meinen Wunsch erfüllen konnte. Ich kam auf keine bessere Idee, als heimlich mein Sparschwein zu schlachten. Und ich kann heute noch diesen verwirrenden Gefühlsmix spüren. Auf der einen Seite für etwas zu gehen, was ich will, die Angst zu haben vor einem Fehler, die Freude beim Kauf, das schlechte Gewissen dafür, etwas Verbotenes getan zu haben, denn ich sollte ja das Geld für später sparen. Und als dann meine Aktion ans Tageslicht kam, gab es so mächtig Ärger. Danach beschlossen meine Eltern, mir eine Gelegenheit zu geben, selbst Geld dazu zu verdienen. Ich durfte also das Leergut in den Laden zurückbringen und den Flaschenpfand behalten. Eigentlich eine gute Idee. Allerdings führte sie bei mir zu schmerzhaften Bauchweh, weil ich begann, wie ein Irrer Milch zu trinken, um die leeren Flaschen wegbringen zu können. Kurzum, ich lernte in meiner Kindheit nicht intelligent mit Geld und Reichtum umzugehen.